Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, in der vierten Woche war ich nochmal ganz schön mit Erschöpfung geplagt. Die hat ganz schön zugenommen jetzt nochmal. Die Reizüberflutung ist auch immer schlimmer geworden. Also die Essenssituationen waren katastrophal für mich und mein Körper, der hat da gleich wieder mit Magen-Darm reagiert. Ja, aber so wie immer ging es dann ab Donnerstag mit der Post-Covid-Gruppe los. Danach hatte ich Konzentrationsgruppe. Das ist immer das am Computer, ne, wo man dann am Bildschirm Aufgaben erfüllen muss, denken und merken, ne, halt so kognitiv. Ja, dann hatte ich noch ein Einzelgespräch wieder. Und nach dem Einzelgespräch hätte ich eigentlich noch Ergometer-Training gehabt, aber das habe ich abgesagt, weil es mir einfach körperlich wirklich bis zum Mittag so schlecht ging. Hat sich da zwar dann zum Nachmittag langsam wieder gelegt, aber wenn ich das gemacht hätte, wäre ich gleich wieder total K.O. gewesen. Und von daher habe ich das dann mal ausfüllen lassen. Freitag startet wie immer mit Gewichtskontrolle. Da habe ich dann leider abgenommen, aber ist ja auch klar, weil der Körper ja alles wieder ausscheidet, ist klar, dass das Gewicht dann noch runtergeht. Richtig essen kann ich auch nicht. Ja, und der Tag war eigentlich sehr ruhig und entspannt. Ich hatte dann nur noch Walken, was ja sehr angenehm ist. Und dann ging es auch schon ins Wochenende. Und ja, eigentlich wollte ich ja Freitagnachmittag schon nach Hause fahren, was aber nicht ging, weil es mir nicht so gut ging. Also habe ich es abgesagt und habe dann wirklich ein ganz entspanntes Wochenende hier in der Reha verbracht. Einfach nichts gemacht. Klar, ich habe mal versucht, 2 Runden ums Haus zu laufen. Aber war nichts zu machen. Körperlich war ich echt so erschöpft und alles, dass es gar nicht ging. Ja, Montag wieder Post-Covid-Gruppe. Und da ich weiter abgenommen habe und auch der Reizmagen sich nicht gelegt hat, habe ich dann das Gespräch mit der Psychologin gesucht. Und dann haben wir uns entschieden, dass ich es eben mal versuche, auf dem Zimmer zu essen. Was ich dann am nächsten Tag machen sollte. Ja. War ein angenehmes Gespräch. Auch weil sie die Sache ernst genommen hat und sich eben auch Gedanken gemacht hat, was man ändern könnte und sowas alles. Ja, danach war ich zur Atemtherapie. Dann hatte ich berufliche Klärung, ist ja auch wichtig. Ja, und danach war Ergometer-Training dran. Aber habe ich auch nicht so geschafft, weil die Beine einfach nicht mehr wollten. Da bin ich dann schon mit der Wattzahl runter. Also ich habe mal angefangen mit 20. Ich glaube, ich war ganz kurz mal auf 25, aber nur für 5 Minuten vielleicht. Ja, und von da an ging es dann immer wieder runter. 15 Watt, jetzt bin ich in der Zwischenzeit bei 10 Watt angekommen. Aber ich habe einfach die Umrundungszahl nicht mehr geschafft. Du solltest so eine Umrundungszahl von 55 bis, oh Gott, 66, glaube ich, schaffen. Aber ich habe nicht mal die 55 geschafft und deswegen habe ich dann die Watt heruntersetzen lassen, um dann halbwegs in dem Zahl der Umdrehung zu bleiben, was sie wollten. Ja, und nun fahre ich auf 10, ganz entspannt. Es war auch noch anstrengend und die Beine fangen auch zwischendurch an, schlapp zu werden und haben keine Kraft mehr. Aber ich versuche es trotzdem. Ja, Dienstag war dann die Erschöpfung auch wieder ganz schlimm. Schon beim Duschen, Haare föhnen, war alles extrem anstrengend. Und diesmal bin ich dann auch mit meinem Essen auf mein Zimmer gegangen. Und da ich dachte, damit ich nicht alleine bin, rufe ich meine Süße an. Aber das hat körperlich leider auch nicht funktioniert, sodass ich dieses Gespräch dann auch schnell wieder beenden musste, weil ich gemerkt habe, das geht gar nicht mehr. Das Sprechen, das strengt so an und ich war so erschöpft, das hat mich gleich wieder so runtergezogen, dass ich dachte, nee, jetzt gut, kannst also auch nicht mal telefonieren. Und dann saß ich hier wirklich alleine auf meinem Zimmer und habe gefrühstückt. Und das Lustige ist, in der ganzen Zeit, die ich hier frühstücke, habe ich, weil man ja auch am Tisch spricht und alles, mir ist nie der Kaffee so richtig geschmacksmäßig bewusst geworden. Die Marmelade habe ich nie so richtig geschmeckt. Und das habe ich jetzt das erste Mal hier alleine auf meinem Zimmer so richtig schmecken können. Also war total krass, dass man das so bewusst wahrnimmt dann auf einmal. Ja, und das hat auch echt gut geklappt. Also der Körper hat gut drauf reagiert. Hat mich nicht gleich wieder gestresst oder mit Reizüberflutung oder mit Magenkrämpfen, krasse Erschöpfung gleich wieder runtergezogen und alles. Da war ich schon echt erstaunt. Einerseits ist es ja traurig, die Erkenntnis, dass man alleine essen muss, weil man das mit den vielen Leuten nicht erträgt, körperlich. Aber andererseits ist das echt Wahnsinn, dass das so hilft. So konnte ich wenigstens den Tag halbwegs gut starten. Also ohne, dass ich gleich erschöpft und total down bin und alles. Ja, und an dem Tag ging es dann auch schon los mit der Teamvisite nach dem Frühstück. Die war auch ganz interessant. Wurde auch nochmal alles besprochen und so. Fragen gestellt. Ja, danach hatte ich Covid-Bewegungstherapie. Aber wie gesagt, es fiel auch alles schwer. Ich habe einfach die Kraft nicht mehr gehabt. Hab dann ja nur noch das, was ich eben konnte. Ergometer-Training auch nur das, was ich konnte. Und bei der Konzentrationsgruppe war ich ja zum Glück schon mit dem am Computer fertig mit den Aufgaben, sodass ich da jetzt an einem Zettel arbeite, was die Sache nicht leichter macht, weil so bestimmte Aufgaben überfordern mich total. Visuell schon, das ist Wahnsinn. Die Ausmaße dieser so aufkommen, was einem vorher gar nicht so bewusst war oder man nicht so wahrgenommen hat, ist schon, ja. Aber ich habe das gemacht, was ich schaffe und habe mich da auch nicht unter Druck gesetzt. Ja, und danach hatte ich noch eine Stunde Tanztherapie, die diesmal ganz gut lief. Also ich sag mal so, ich bin so ein bisschen angekommen. Also konnte den Rhythmus annehmen und mich auch dementsprechend bewegen, ohne irgendwie mich jetzt was anderes zu fixieren oder so. Das Einzige, was halt war, dass ich eben körperlich das halt nicht geschafft habe. Die Kondition ist da auch noch nicht so ausgeprägt, dass ich das durchhalte, so lange auf Dauer. Und da muss ich auch gucken, dass ich nicht zu doll mich bewege, sondern da ein Maß finden, dass ich noch in meiner Norm bleibe, die mich danach nicht gleich umhaut und mich dann wieder außer Gefecht setzt. Ja, Mittwoch habe ich auch wieder oben gegessen. Diesmal ohne Telefonieren, ohne alles wieder ganz bewusst. Habe auch wieder die Marmelade geschmeckt. Der Kaffee war sehr schön. Hab's ja genossen jetzt. Ist alleine schwer, aber trotzdem. Ich habe es versucht. Und auch das war wieder super, ohne Reizüberflutung. Danach bin ich zwar dann nochmal runter zu meinen Mädels an den Tisch. Aber da kam gleich wieder diese Lautstärke. Oh, das ist so schlimm. Da habe ich gleich wieder gemerkt, du musst gehen, weil das geht gar nicht. Also bin ich dann auch schnell wieder raus. Ja, hatte danach Salzgrotte. Dann war wieder Konzentrationstraining. Da habe ich dann wieder an meinen Blättern weitergearbeitet und habe mir erklären lassen, was ich nicht verstanden habe. So ein paar Aufgaben, die mir nicht so richtig, ja, die ich nicht so ganz begriffen habe. Ja, dann war Qigong. Da war ich leider nicht ganz so, weil ich einfach total down war. Also ich mache es total gerne und es bringt auch wirklich viel. Kopfmäßig ist danach ein bisschen entspannter und alles. Aber diesmal konnte ich mich echt nicht fixieren, sodass ich mit meinen Gedanken total außerhalb war und eigentlich nicht so richtig anwesend. Aber ja, ist halt so. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Danach hatte ich dann noch einen Aufmerksamkeits- und Belastungstest. Das ist auch wieder so ein Test am Computer, wo du da irgendwelche Aufgaben mit so einem Kreuz erfüllen musst. Und dieses Visuelle schon wieder und dann noch so mit einem Piepton. Das war so krass, dass ich relativ frühzeitig diesmal abbrechen musste. Aber wie gesagt, durch die Erschöpfung im Vorfeld schon ist das sowieso alles einfach zu viel im Moment. Also da, ja, da habe ich echt zu kämpfen. Das ist, aber ich habe es versucht. Auf jeden Fall bei dem Aufmerksamkeits- und Belastungstest. Ja, dann war Mittagessen. Das habe ich auch wieder unten im Raum eingenommen, im Speiseraum, aber musste dann auch relativ früh wieder gehen, weil ich es nicht ertragen habe. Ja, und danach war Walken. Da bin ich dann, oh Gott, 2 Runden ums Haus. Nee, ich glaube, ich habe 3 Runden geschafft. Manchmal schaffe ich meistens nur so zwischen 2 und 3 Runden und danach bin ich auch down und geht gar nichts mehr. Aber Walken mag ich ja eigentlich, weil ich ja so auch viel laufe dann oder mal zu Hause mit dem Hund oder so, ne? Da ist man ja, oder mal so ein Spaziergang ist ja auch gut und wichtig, dass man da in Kondition bleibt, die ich nicht habe, aber trotzdem, dass man da am Ball bleibt und es versucht. Und von daher habe ich es auch versucht, musste dann aber auch wegen Magenschmerzen und alles wieder relativ früh, also wie gesagt, nach der dritten Runde abbrechen und mich erstmal kurz ausruhen dann. Ja, und zum Abschluss gab es noch so eine Abschlussfragebogenerhebung. Die ist Standard. Die hatten wir am Anfang schon für so eine, für die Post-Covid-Studie. Und da sollten wir jetzt nochmal was ausfüllen. Aber da war mein Kopf schon nicht mehr bei der Sache. Also, ich habe Sachen gelesen, die gar nicht da standen. Dann habe ich falsch angekreuzt, nicht verstanden. Und oh. Ist schon. Ja. Also, die vierte Woche hatte das auch wieder in sich. Und man merkt, man stößt hier echt an seine Grenzen. Das ist für meinen Körper, ist das wahnsinnig viel alles. Aber es gibt trotzdem Sachen, die ich mitnehmen kann. Was zum Beispiel super ist, meine Herzangst hat sich sowas von reduziert. Also ich hatte zwischenzeitlich auch eine Arztvisite und weiß ich so immer mal so ein bisschen mit Herzstolpern zu kämpfen oder dass ich den Herzschlag extrem gespürt habe, Herzklopfen und alles. Aber da, toi, toi, toi, komme ich echt gut mit klar. Und das ist echt schon viel wert, dass das auf einmal so gut wieder funktioniert. Ich hoffe, es bleibt zu Hause auch so, wenn ich aus dieser Reha-Blase rauskomme, wieder in der Realität stehe und der Alltag mich wieder hat, dass ich da auch so gut mit meinem Herz umgehen kann, dass das alles als normal ansehe und mich davon nicht irritieren lasse, nicht so stark in mich horche und mich darauf fixiere. Also da. Ja, da habe ich schon echt Fortschritte erzielt und dafür bin ich auch mega dankbar, dass ich das hier geschafft habe, dass ich von den Ärzten und meiner Psychologin die Unterstützung hatte, dass das jetzt echt so gut ist, dass ich damit umgehen kann. Ja, da bin ich echt happy. Jetzt fehlt nur noch das Körperliche und das Kognitive und dann wäre eigentlich alles super. Aber da werde ich noch ein bisschen Zeit brauchen. Das funktioniert nicht so schnell wie mit der Herzangst jetzt. Da muss ich am Ball bleiben. Aber da mache ich jetzt auch nach der Reha, arbeite ich ja mit der Derena-App jetzt. Habe auch schon angefangen, habe sie schon mal getestet jetzt in der Zeit. Und ja, ich hoffe, dass das von der Umsetzung so klappt, weil da trägst du ein, was du, wie dein Tag geplant ist, ne? Mit Sport, Haushalt, Familie, Entspannung, was man so alles macht. Dann gibst du ein, ob du es umgesetzt hast, wie dein Empfinden war und alles, ja. Und das teste ich jetzt schon seit einer Woche, glaube ich. Es ist zwar schwer für mich, den Tag schon im Voraus zu planen. Hier geht's, weil ich habe einen Plan. Da kann ich eintragen, wann ich walken gehe, wenn ich jetzt so einen Spaziergang mache, kann ich das eintragen. Wenn ich Ergometer fahre, kann ich eintragen. Aber zu Hause wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Da muss ich gucken, dass ich dann am Ball bleibe und das umsetze, um da zu gucken, dass man damit dann noch Erfolge erzielen kann. Also da bin ich gespannt und da hoffe ich auch. Und dann hat man ja, wie gesagt, auch einmal im Monat immer noch ein Gespräch mit der Bezugstherapeutin, also der Psychologin. Die wertet es dann aus. Und du kannst auch jeden Tag, wie gesagt, also dein Tagesempfinden eingeben. Ja, und all einmal bis zweimal im Monat macht man, oder nee, jeden Monat oder alle 2 Monate macht man dann so einen Depressionsfragebogen nochmal, der dazugehört, den du dann ausfüllen musst, um zu gucken. Ja, da bin ich gespannt. Also ich versuche es jetzt schon und gucke auch, dass ich das immer schaffe, was einzutragen. Ich hoffe, ich schaffe es dann auch zu Hause umzusetzen und es dann auch fortzufahren. Ja, bin gespannt, wie es zu Hause läuft dann allgemein. Ob das dann alles so klappt. Aber es wird sich zeigen. Ich denke, es wird auch eine Weile brauchen, ehe es sich einspielt. Ja, und dann bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass ich das mit der App hinkriege. Ja, ansonsten bin ich natürlich traurig, dass dann die lieben Menschen, die man hier kennengelernt hat, dass wir uns dann bald verabschieden müssen. Wir zählen zwar jetzt alle schon die Tage, bis wir wieder nach Hause können zu unseren Lieben. Aber man hat jetzt hier wirklich 5 Wochen, okay, jetzt ja noch 4 Wochen, aber die letzte Woche verbringen wir auch zusammen. 4 Wochen miteinander verbracht, hat sich kennengelernt, hat viel gesprochen, viel gelacht. Ja, da wird mir was fehlen. Aber gut. Wir haben ja einen Gruppenchat. Und von daher denke ich mal, werden wir uns ab und zu mal hören. Mit dem einen oder den anderen vielleicht mal treffen, die hier in der Nähe wohnen. Und darauf freue ich mich. Also war schon schön, hier auch so tolle Menschen kennenzulernen. Da habe ich echt Glück gehabt. Ja, das war's von meiner vierten Woche. Die letzte Woche startet. Und ja, ich freue mich schon auf zu Hause. Auf meine Lieben, meine Frau, meine Kids, meine Amy-Maus. Ach, auf alles eigentlich. Ich hoffe, dass ich das schaffe, meine Ziele umzusetzen, gerade auch was die Bewegung weiter angeht, die Ausdauer und Kondition. Und dass ich dann wirklich irgendwann wieder fit bin. Oh ja, das wäre schön. Aber gut, ich werde euch berichten. Ich setze mich da jetzt nicht unter Druck. Ich lasse dem Körper die Zeit und gucke, wie er sich macht. Und dann werden wir sehen. Im Moment muss ich sagen, so die 4 Wochen Reha, sie waren wirklich toll. Ich nehme sehr, sehr viel mit. Aber körperlich geht es mir leider nicht besser wie vor der Reha. Aber wir meinen mal nicht schwarz. Der Körper braucht die Zeit. Und ich gebe mir die Zeit und ich kämpfe einfach weiter. Das mache ich. Na dann. Habt noch eine schöne Woche. Bis denn. Tschüss.